Im Zusammenhang damit, dass der UNO-Sicherheitsrat den Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete der TVRK problematisierte, gab ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK Antwort auf die Frage des Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Darüber berichteten am 24. und 25. Juni die Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Radio- und Fernsehsender und Internet-Homepages von Russland, China, Iran, Japan, Ägypten, Australien und Polen.